oft in den Sinn. Sie denkt dann an diesen Mann, an die Frühlingsnacht am See. Der Mond schien irgendwie allein für ihn und sie. Beide schien so klar, dass das, was hier geschah, nie vergeht, ewig weiterlebt. Doch sie waren noch so jung und irgendwann kam er nie wieder. Sie spürte, als er sie